immer Spoiler und Rallye-Streifen. Doch nach 4 Wochen reicht's nicht mehr. Es muss ein schnelleres Auto her. Schneller, größer, besser. Mehr, mehr, mehr, mehr. Wie seid ihr leer? Ich bin eine Konsummaschine und kauf mir alles, was ich will. Fernseh, Radio, Plattenspieler, Surf und die Liebe und dich. Die anderen machen jede Mode mit. Modisch gekleidet, auf Schritt und Tritt, jeden Tag.